Wir halten zu Apple, wir glauben an Verschlüsselung und wir wollen da auch nichts einkassieren, was unsere Kunden schätzen. Mit diesen Worten beginnt Mark Zuckerberg seine Antwort auf die Frage zum Konflikt zwischen Apple und dem FBI. Der iPhone-Hersteller stellt sich stur und weigert sich vehement, das Smartphone eines toten Attentäters zu entsperren, um den Behörden mehr Informationen über ein mögliches Terrornetzwerk zu verschaffen. Der Konflikt weitet sich immer mehr zum Grundsatzstreit zwischen US-Behörden und Privatwirtschaft um die Hoheit über die Daten aus. Zuckerberg sieht das auf dem Mobile World Congress in Barcelona anscheinend nicht anders. Allerdings verweist der Facebook-Chef gleichzeitig auf die Verantwortung der sozialen Netzwerke. Man müsse schon versuchen, mitzuhelfen, den Terrorismus zu bekämpfen, so Zuckerberg. Kommentare, die dem Terrorismus Vorschub leisten oder den IS unterstützen, gehören seiner Ansicht nach gelöscht. Solche Leute wollen wir nicht auf Facebook, so der Konzernchef.